Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist von Psalm 14, Vers 1. Nur Narren sagen sich, es gibt keinen Gott. Sie sind durch und durch schlecht und ihre Taten sind böse. Es gibt keinen, der Gutes tut. Gott segne dieses Wort. Gott ist da. In diesem Bibelvers hier aus dem Psalm von David lernen wir, das ist so viel, was wir lernen können, aber eins ist entscheidend und zwar, dass Gott da ist. Gott ist da. Und manchmal treffen wir auf Leute oder auf wen auch immer oder wir hören Sachen oder wir lesen irgendwas geschrieben, hat irgendjemand irgendwo was hingeschrieben, dass Gott gar nicht existiert. Und das ist nicht nur falsch, sondern wer auch immer das sagt, wie die Bibel uns hier zeigt und lehrt, sind das Narren, die das sagen. Also das ist nahrhaft, also es ist außerhalb Gottes Willen, das zu sagen, denn sie verneinen, also Leute, die das sagen, verneinen, also Gott und vor allem unseren Herrn Jesus Christus als Gott im Fleische, denn Gott ist da. Und ich möchte euch einladen, unbedingt nochmal in den Römerbrief zu gehen. Da schreibt uns, also wir sind hier im Alten Testament noch, im Psalm 14. Geht mal ins Neue Testament rein, da ist von Paulus Brief, da ist der Römerbrief von Paulus, erstes Kapitel, und lest mal nach, was da passiert, wenn Leute gar nicht Gott anerkennen oder sagen, Gott ist gar nicht da. Wie dann die Sünde greift und wie es dann auch alles endet. Und das ist nicht so berauschend sozusagen. Aber ich will das nicht schönreden, das ist ziemlich drastisch. Und nehmt euch das zu Herzen, was Paulus da im Römerbrief, erstes Kapitel, schreibt. Und lasst euch nicht von Leuten beeinflussen oder auch die Böses tun. Manchmal kommen Leute auch oder scheinen irgendwie freundlich zu sein oder auch nett oder wie auch immer, aber in Wirklichkeit sind sie böse oder sogar bösartig. Und das ist hier eine Warnung, die wir wahrnehmen müssen. Und wir wissen, dass wir eben an den Werken werden wir sie erkennen, sagt uns unser Jesus Christus. Und nur in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus kann uns der Heilige Geist ins Herz sprechen, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und denn Gott ist da. Gott ist in unseren Herzen. Alle, die wir in einer persönlichen Beziehung zu Christus kommen, als reuige Sünder, erkennen wir nicht nur, dass Gott da ist, sondern dass Gott für uns ist und Jesus Christus der einzige Weg ist, zu Gott zu kommen, durch ihn, er ist Gott selber, aber auch durch ihn zu Gott zu kommen. Und Gott ist nicht nur da, sondern er hilft uns auch, wenn wir also als reuige Sünder zu ihm kommen. Und da müssen wir uns also fernhalten von Leuten, die also Gott im Fleische verneinen oder überhaupt sagen, Gott existiert gar nicht und kommen dann mit irgendwelchen Ideen, die falsch sind. Wie Gott ist oder dass es Gott nicht gibt oder was auch immer, irgendwelche Falschheiten. Und da hilft uns hier der Psalm 14 anzuerkennen, dass Gott nicht nur da ist, aber er hilft uns dann auch, hier zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für den Psalm 14 hier. Du bist da, Gott ist da, Jesus Christus ist da in unseren Herzen und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen und diesen Psalm auch nochmal durchlesen, Psalm von David und auch nochmal im Römerbrief nachlesen, was es denn nun heißt, wenn wir auf Leute treffen, die sagen, dass es nun keinen Gott gibt oder mit irgendwelchen anderen Ideen kommen, dich nicht als Gott im Fleische anerkennen, unseren Herrn Jesus. Und da ist die Warnung da im Römerbrief, erstes Kapitel. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen, wo noch Zeit ist. Denn es gibt keine zweite Möglichkeit, keine zweite Chance, zu dir zu kommen.